meine Pastoralreise durch die deutschen Lande neigt sich ihrem Ende entgegen. Im Augenblick des Abschieds möchte ich meiner aufrichtigen Dankbarkeit Ausdruck geben, Dankbarkeit gegenüber Gott und den Menschen für das Geschenk dieser einzigartigen Ereignisse. Einen ganz besonderen Dank möchte ich an die ungezählten Helfer richten, die sich mit so großem Erfolg um die äußere Organisation dieser Reise seit Wochen intensiv und dabei sicher manche Überstunde leisten mussten. Ihnen allen ein herzliches Vergelt's Gott! Zum Abschied spreche ich allen Bürgern Ihres Landes meine Bus, darin eingeschlossen auch alle Ihre deutschen Brüder und Schwestern, die jenseits der Grenzen Ihres Landes leben, sowie all jene, die zuweilen schon seit Generationen in verschiedene Länder der Erde ausgewandert sind. Gott segne dieses Land und alle seine Bewohner. Gott segne Europa und seine Zukunft.